Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Wenn Sie möglicherweise, und das soll es ja geben, noch nie einen dieser Fuck You Goethe-Filme gesehen haben, von denen es ja zwei gibt, beziehungsweise drei, über den neuesten werden wir gleich reden, dann kann ich jetzt problemlos innerhalb von ungefähr 30 Sekunden dafür sorgen, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie es in diesen Filmen zugeht. Hier kommen jetzt diese 30 Sekunden. Ihr seid ein Albtraum, ernsthaft. Ihr seid wie Kinder, denen man nicht rechtzeitig abgetrieben hat. Ich hab euch trotzdem gern. Bis an euer Lebensende kümmere ich mich um euch. Oder bis zu eurem Abschluss. Einen richtigen Abschluss. Mit Abi vorne und hinten Tour. Also, was wollt ihr mit eurem Leben machen, hä? Chantal, sag was! Influencer. Das ist kein Job. Wir haben das nie im Unterricht gehabt, was man werden soll. Ja. Habt ihr alle keine Träume? Doch, aber nichts mit Beruf. Ja. Das war allerdings ein Ausschnitt aus dem Film, den Sie noch nicht verpasst haben, aus dem dritten Film. Es war ein Ausschnitt aus The Final Fuck. Der dritte Teil von Fuck You Goethe kommt heute in die deutschen Kinos und er ist einer der beiden Filme, über die wir jetzt mit unserer Kritikerin Anke Lewicke reden. Schönen guten Morgen erstmal, Frau Lewicke. Guten Morgen. Ist das jetzt der dritte Teil im Sinne von, man hat jetzt die Gags noch verarbeitet, die von den ersten beiden übrig waren, oder wird hier wirklich eine neue Geschichte erzählt? Naja, man könnte sagen, dass es den Machern jetzt schon um was geht. Also wir haben es ja auch gerade in dem kleinen Dialog gehört, es geht schon um Perspektivlosigkeit, was macht man nach dem Abi? Es geht aber auch um Schulschließung, es geht um Mobbing. Also es sind schon so ernsthaftere Themen. Und trotzdem gibt es gleichzeitig wieder diese derben, dreckigen Witze unter der Gürtellinie. Aber dieses Mal ist der Film vielleicht auch so, hat so was Oberlehrerhaftes insgesamt. Und ich finde, diese Szene steht eben eigentlich ganz gut für den Film, weil eben Zeki Müller, so heißt ja der Lehrer, geht mit seinen Schülern zur Berufsschule und da kriegen sie eben mit, oh, Altenpflege oder sowas, das möchte ich alles gar nicht machen. Also machen wir lieber nichts. Aber er muss sie eben wieder neu motivieren, weil die Schule soll geschlossen werden. Und es ist ausgerechnet seine Arschlochklasse, so heißt sie ja, die eben beweisen muss, dass sie Abi-Reife hat. Und ja, deshalb kriegen alle Schüler eben so Chips, damit er sie einfangen kann, wenn sie nicht in die Schule wollen. Und das ist eigentlich alles ganz schön, aber dann macht der Film zu viele Nebenschauplätze auf. Also weil die Schule muss noch andere Auflagen erfüllen. Und dann hat der Film so etwas, man könnte sagen, ja, wie so soziale Netzwerke heute funktionieren. Also es ist so ein bisschen YouTube, Instagram, lauter Momentaufnahmen, denen eigentlich so der große Bogen fehlt. Aber wenn ich jetzt anfange, die kleinen Witze zu erzählen, ne, dann könnte ich jetzt gar nicht mehr aufhören. So zum Beispiel muss Chantal, die ja besonders bildungsfern ist, wird Redakteurin der Schülerzeitung, die Klassenfurz heißt. Und sie muss dann eben Uschi Glas fragen, interviewen. Dann kommen dann so Fragen, haben Sie Adolf Hitler gekannt? Wie war er denn so persönlich? Also da hat der Film dann genau wieder genau so diesen schwarzen Humor, der auch eine Menge erzählt von alten Nazi-Lehrern, die es noch an Schulen gibt und so weiter. Aber wo Uschi Glas und Chantal, natürlich Herr Müller, ist es jetzt bei diesem dritten Teil wieder komplett das gleiche Team? Sehen wir sie alle wieder? Ja, Gott sei Dank ist Caroline Herfurth nicht mehr dabei. Die war mir ja immer ein bisschen zu spießig. Und ach, zu pädagogisch, die ist nicht mehr dabei. Dafür ist jetzt Sandra Hüller die neue Lehrerin und die passt wirklich richtig gut rein. Die ist immer feierfreudig, kommt schon beschwipst eben in die Schule. Die kennen wir ja alle aus Toni Erdmann. Die hat auch eine unheimlich gute Komik und ansonsten kann man sagen, dass Zeki Müller so ein bisschen mehr Geschichte bekommt. Der muss sich jetzt entscheiden, wird er wirklich Lehrer, übernimmt er die Verantwortung, macht er die Lehrprobe. Und auch Chantal kriegt so ein bisschen mehr, ja, Biografie. Man geht zum ihr Bildungsfern. Das Elternhaus wird so ein bisschen mehr ausgeleuchtet. Also das ist schon ganz gut gelöst. Und ich finde eben die Witze von Chantal einfach doch auch immer wieder super, wenn sie dann lernen will, ein Buch aufschlägt und dann so sagt, ach Mann, das sind ja so viele Buchstaben. Da könnte ich jetzt den plumpen Übergang machen. So viele Buchstaben waren vielleicht im Drehbuch des nächsten Films nichts drin. Aber machen wir es mal ganz in Ruhe. Bei Fuck You Goethe wird in der Tat viel gesprochen. Das ist, glaube ich, bei God's Own Country nicht so. Das ist ein britischer Film, der ins Kino kommt, spielt in Yorkshire. Und trotzdem hatte ich so beim Lesen der Handlung, aber auch ein paar Buchstaben, das Gefühl, irgendwie erinnert mich das alles an Brokeback Mountain. Sind das jetzt schwule Cowboys in England? Was, ein Schafzüchter und ein Zeitarbeiter aus Rumänien. Gleiche Geschichte, aber trotzdem völlig anderer Film. Bei Ang Lee gab es auch die mythisch aufgeladene Westernlandschaft und Cowboys haben noch ganz andere Männlichkeitsbilder. Und da mussten ja die beiden Männer erstmal ihre Homosexualität entdecken. Das ist bei Johnny da aus Yorkshire ganz anders. Der weiß, dass er schwul ist, hat aber immer nur so harten Sex, weil er aus einem Elternhaus kommt, was sehr schroff ist. Die Mutter ist abgehauen, da sitzt er jetzt mit Vater, Großmutter, keine Zärtlichkeit. Er muss auch den Hof führen, weil der Vater einen Schlaganfall hat. Und dann kommt eben dieser Zeitarbeiter aus Rumänien, Rumänien und der bringt eben ihm auch die Liebe bei. Also dass er so Berührungen zulässt, Zärtlichkeit. Und es ist einfach unheimlich schön, diesem schroffen, aggressiven jungen Mann dabei zuzusehen, wie so der weiche Kern zum Vorschein kommt. Aber dann hat der Film auch noch eine dokumentarische Ebene. Es geht wirklich um diese Schafszucht. Und das ist eben auch total sinnlich, dabei zuzuschauen, einfach weil es immer schön ist, wenn das Kino Arbeit zeigt. Aber zum anderen, weil die Handgriffe dieser beiden jungen Leute schon so im Einklang sind und dass eben die Liebe da schon stattfindet, die sie sonst erst noch zusammen erlernen müssen. Ich liebe Yorkshire von der Landschaft, aber ich finde es eine unglaublich schwer auszuhaltende Landschaft, wenn man wirklich da ist und aus einer Stadt kommt, wie wir beide ja auch. Welche Rolle spielt denn die Landschaft in diesem Film? Ja, über die Landschaft kommt eben auch noch viel britische Gegenschaft rein. Also einmal fällt der Satz, hier gibt es keine Handys. Also diese Landschaft ist wirklich aus der Zeit gefallen. Es ist wahr, man hat da keinen Empfang meist. Und dieser junge Mann, Johnny, muss eben auch sehen, wie er da klarkommt. Aber diese Natur ist eben doch seine Heimat. Und weil er dann auf einmal feststellt, er kann sich hier eine Zukunft vorstellen, er kann diese Zukunft selbst gestalten, wird diese Landschaft natürlich, auf einmal sieht man die mit ganz anderen Augen und kann hinter der Schroffheit, fühlt man sich trotzdem in der Einsamkeit auf einmal aufgehoben. Ich glaube, bei den beiden Filmen, Frau Lewicke, wird man sich kaum abends vor dem Kino stehen fragen, welchen nehme ich jetzt? Da sind die Unterschiede doch groß. Dankeschön. Anke Lewicke hat über God's Own Country gesprochen und davor über Fuck You, Goethe 3. Beide Filme kommen natürlich heute in die Kinos, sonst hätten wir nicht drüber geredet. Aber es gibt auch noch mehr und Sie finden viel mehr in unserer Filmsendung am Samstag oder auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.